WDR 3 Kulturfeature. Vor 30 Jahren, am 29. Februar 1996, endete offiziell die Belagerung der Stadt Sarajevo. Damit war auch hier der blutige Bosnienkrieg vorüber. Der Schriftsteller Cevat Karahasan hat in beeindruckenden Büchern der bedrängten Vielvölkerstadt eine Stimme gegeben, allen voran in seinem Tagebuch der Übersiedelung. Tobias Wenzel hat den Schriftsteller in Graz im Exil getroffen, ein Jahr vor dessen Tod im Mai 2023. Am 25. August 1992 wurde die Vjetchnica, die National- und Universitätsbibliothek in Sarajevo, systematisch mit Phosphorgranaten beschossen, bis sie schließlich in Flammen aufging und vollkommen ausbrannte. Ich verstummte und verspürte eine wahnsinnige Kälte. Wahrscheinlich hatte etwas in mir begriffen, dass eine Welt ausgelöscht worden war. Die einzige, die ich gekannt und bewohnt hatte. Ist das noch immer eine menschliche Welt, wenn kein Platz darin ist für all die Schwachsichtigen und Schüchternen, die lieber träumen und über die Welt nachdenken, als sie zu erobern und zu beherrschen? Anatomie der Melancholie. Der bosnische Autor Cevat Karahasan. Ein Feature von Tobias Wenzel. Graz in der Straßenbahn. Auf dem Weg zu Cevat Karahasan. Finanzamt. Seit unserem letzten Treffen ist mir ein Gedanke von ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich kann mir nicht Paradies vorstellen ohne Möglichkeit, ohne Recht, melancholisch zu sein. Ich glaube, auch im Paradies müsste es eine Ecke geben, in der Melancholiker sitzen, rauchen, traurige Geschichten erzählen, ihre Sehnsüchte pflegen und ihre Freude daran, traurig zu sein. Jede Begegnung mit dem bosnischen Schriftsteller und Essayisten ist intensiv und überraschend. Wenn man mit ihm spricht, wähnt man sich in einem philosophischen Dialog Platons, hat das Gefühl, einer aus der Zeit gefallenen Version von Sokrates gegenüberzustehen. Steirergasse. Dieses Mal nimmt sich Karahasan 2 Tage Zeit. Cevat Karahasan begrüßt mich herzlich an der vereinbarten Haltestelle. Von hier spazieren wir zum Augarten, einem weitläufigen Park, den der Fluss Mur säumt. Wir setzen uns im höher gelegenen Bereich des Parks. Es ist ein sonniger Tag. Cevat Karahasan trägt einen Schlapphut. In einer Halfpipe üben Skateboardfahrer Kunststücke. Auf dem Fluss passieren manchmal Boote. Sarajevo sei sein Schicksalsort, hat der Autor einmal gesagt. Dort hat er den Bosnienkrieg und die Belagerung seiner Stadt erlebt. Dort diskutiert er, der Muslim, stundenlang mit seinem besten Freund, einem Franziskaner. Dort will er einmal begraben werden. Fragt sich, was dann Graz, sein anderer Wohnort, für ihn ist. Graz ist groß genug, um alle Leute, die man nicht mag, zu meiden. Und klein genug, um Leute, die man mag, relativ oft zu treffen. Ich mag die Stadt, aber selbstverständlich bin ich in Sarajevo doch ein wenig mehr sozusagen präsent als in Graz, denn mein pathetisches Gedächtnis, meine emotionale Erfahrungen in Graz sind emotionale Erfahrungen, pathetisches Gedächtnis eines 20-Jährigen. und ich bin 70 Jahre alt. Also diese Disbalance wäre unerträglich, wenn ich Sarajevo nicht hätte. In Sarajevo habe ich ein pathetisches Gedächtnis eines 70-Jährigen. Viele Menschen wechselten heutzutage zigmal den Wohnort. Einige von ihnen würden dann zu intellektuellen Giganten, ließen aber ihr emotionales Wesen verkümmern. Solche Menschen erscheinen Karahasan geradezu als Ungeheuer. Zu meiner Zeit im alten Griechenland wollte man unbedingt Menschen als ein in sich harmonisches Ganzes verstehen. Also mit einer guten Balance zwischen dem vernünftigen, geistigen, emotionalen, körperlichen, irrationalen und. Und dieses Ganze kann ich, wenn überhaupt, nur in Sarajevo sein. Denn in Sarajevo gibt es viele Bänke, die sich an mich erinnern. Es gibt viele Bäume, von denen ich Früchte klaute. Es gibt Menschen, die sich an mich als jungen Mann erinnern und. Aus gesundheitlichen Gründen ist Cevat Karahasan zurzeit an Graz besonders gebunden. Ein Treffen in Sarajevo war nicht möglich. Das sei aber kein Problem, schrieb er in einer E-Mail. Wir könnten durchaus Sarajevo aus der Ferne heraufbeschwören. Das habe er schon einmal getan, in seinem Erzählband »Berichte aus der dunklen Welt«. In diesen Texten kommen Menschen zu Wort, die Sarajevo verlassen haben und nun aus dem Exil betrachten. Die Erzählung »Anatomie der Traurigkeit« handelt von Emiliano, einem Drucker aus Sarajevo, der im alten Jugoslawien arbeitslos wird und im italienischen Piacenza einen Neuanfang versucht, aber unglücklich ist. Am späten Nachmittag war er bei seinen Streifzügen durch die Stadt auf der Piazza gelandet und hatte im Café gegenüber, im Regina, einen Tisch am Fenster gefunden, sich niedergelassen und wie behext in den Regen gestarrt. Und es regnete unablässig. Wenn es wenigstens in mich hineinregnen würde, hatte er gedacht, dann würde vielleicht ein Teil meines Elends fortgespült. Wobei Sarajevo von dem Leute, die außerhalb Sarajevos leben, nicht wirklich ist. Sie reden von einem erinnerten Sarajevo. Sie leben in einem erinnerten Sarajevo. Der Bruder meiner Frau lebt aktuell in Vancouver, in Kanada. Wenn er nach Sarajevo kommt, dann wechselt er Geld im Schuhladen Borovo, denn zu seiner Zeit, dort wo jetzt Bank ist, ein Schuhladen untergebracht war. Er sieht kaum etwas oder gar nichts von dem Wirklichen, von dem, was heute vor ihm steht. Er hat mich veranlasst, einen extrem langen Essay über Nostalgie zu schreiben. Vor ein, zwei Jahren rief er mich an und fragte, wie es mir gehe. Dragan kennt mich gut, deshalb überhörte er den größten Teil meines Klagelieds und ging lediglich auf den Teil ein, in dem ich jammerte, dass ich zu wenig und schlecht arbeitete und versuchte, mich mit der Bemerkung zu trösten, in der Hitze, die in Sarajevo herrsche, könne man ja eigentlich auch nicht gut arbeiten. Darauf fragte ich ihn natürlich verwirrt, woher er denn wisse, dass in Sarajevo eine unerträgliche Hitze herrscht. Er erklärte mir, dass er jeden Morgen gleich nach der Morgentoilette im Internet nachsehe, wie das Wetter in Sarajevo sei und was es in Sarajevo Neues gebe. Wer die Veränderungen in Sarajevo nicht wahrnehmen kann oder will, übersiedelt in eine erinnerte Stadt, sagt Karahasan. Und die erinnerte Stadt ist immer schöner als die wirkliche. Als Nostalgiker vermisst allerdings auch Karahasan selbst das alte Sarajevo. Ende der 70er Jahre habe man in Sarajevo noch viel langsamer gelebt als heute, erzählte er. Die Menschen hätten einander und dem Gespräch mehr Zeit gewidmet, hätten gearbeitet, um zu leben, nicht umgekehrt wie heute. Am Rande der Stadt, da gab es vor dem Krieg ein sehr populäres Kaffeehaus, das Diebeck hieß. Ich saß da und da kam ein Mann mit einem Auto, parkte vor dem Kaffeehaus, kam herein und bestellte einen Kaffee, trank es sehr schnell aus, wollte zahlen. Der Besitzer sagte, nee, ich kann von dir nichts kassieren, du hast gar keinen Kaffee getrunken. Wieso denn nicht? Kaffee trinken ist ein Ritual. So nimmt man Medizin ein. Geh bitte und komme nicht wieder. Also dieses Weltempfinden vermisse ich sehr. Bis 1992, bis zum Bosnienkrieg, in dem bosnische Serben unter Führung des Generals Ratko Mladic die Stadt fast 4 Jahre lang belagerten und tausendfach mordeten. Nichts weniger als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vereinte Sarajevo nicht nur Orient und Okzident, sondern auch Bosniaken, Serben, Kroaten, Muslime, Christen, Juden und Nichtgläubige auf friedliche und bereichernde Weise. Die Menschen kannten ihre Nachbarn, pflegten den Kontakt zu ihnen. In Sarajevo kennt man heute noch einen Kult der Nachbarschaft, Komšiluk. Seinen Nachbarn will man kennenlernen. Mit ihm Freuden seiner Feiertage teilen. Ich habe kein einziges Mal in meinem langen Leben Bayram, muslimischen Feiertag, gefeiert ohne katholische, orthodoxe, scientistische, atheistische, agnostische Freunde. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen Sarajevo und modernen Städten, die für sich behaupten, sie seien multikulturell. Als Cevat Karahassan einmal in Italien einen Preis bekam, lautete seine Dankesrede: Ich bin ich, weil du du bist, und du bist du, weil ich ich bin. Die zwischenmenschliche, empathische Begegnung ist zentral für den Autor. Er glaubt fest an die Kraft des Dialogs. Und wenn er mit Blick auf das Interview von unserer Arbeit und unserer Sendung spricht, dann ist das nicht einfach so dahergesagt. Der Dialog und was daraus entsteht, ist ein Gemeinschaftsprodukt. Ich brauche einen anderen, um mich kennenzulernen. Ich existiere, wenn es dafür Zeugen gibt. Bücher können ganz materiell Zeugen des Krieges sein, erfährt der Leser aus Karahassans Tagebuch der Übersiedlung, seinem bedeutendsten Essayband. Das Buch hat er während der Belagerung Sarajevos geschrieben. Cevat Karahassan hat versucht, mit diesen Texten die Paradoxien des Krieges einzufangen. Wenn etwa Menschen im bombardierten Sarajevo jemanden um seinen stillen Tod beneiden. Das Schreiben ist hier Methode, um sich der unerträglichen Wirklichkeit zu widersetzen, um sprachlich Ordnung zu schaffen, wo Chaos und Gewalt herrschen, um, auch sarkastisch, Sinn zu suchen, wo es eigentlich keinen mehr gibt. An einem Tag, an dem das Stadtviertel von Cevat Karahassan und seiner Frau bombardiert wurde, befanden sich beide gerade in einer Anwaltskanzlei. Nachdem die Bombardierung aufgehört hatte, gingen wir nach Hause und meine Frau ging in ihr Zimmer, etwas zum Essen zu holen. Kam zurück und fragte, was hältst du von William Faulkner? Ich sagte nicht besonders viel. Also auf jeden Fall musst du ihn mir wieder schenken. Und gab mir Zeichen, ich ging mit in ihr Zimmer und da konnten wir feststellen, dass ein Granatsplitter den grünen Heinrich von Gottfried Keller, Angst und Hoffnung von Nadezhda Mandelstam und Faulkner buchstäblich halbiert hat. Und da fragte ich mich, was für einen Sinn diese Auswahl von Titeln haben könnte. Für Nadezhda Mandelstam ist alles klar. Ihr großartiges Buch Angst und Hoffnung ist im Zeichen der Liebe, Hoffnung, geschrieben worden. Okay. So ein Buch muss man halbieren aus der Sicht eines Generals. Aber was hat ihm Gottfried Keller angetan? Lange danach war an Arbeiten nicht einmal zu denken. Und doch habe ich die ganze Zeit eine schöne Dankbarkeit gegenüber meiner Arbeit und gegenüber den Büchern empfunden. Ein weiteres Mal, dieses Mal ganz konkret, hat mich die Literatur vor der Wirklichkeit gerettet. Und vor denen, die diese Wirklichkeit diktieren wollen. Sie hat mir Zuflucht geboten und, was viel wichtiger ist, die Frau gerettet, die ich liebe. Als ihr Zuhause durch den Krieg versehrt wird, fällt dem bosnischen Autor zum ersten Mal die Schönheit des Hauses auf. Aber heute, da sein Haus verputzt ist und die Schäden auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, wird die Erinnerung zum Problem. Sie sehen buchstäblich und gleichzeitig die Mauer, die vor Ihnen steht, und die Mauer, die vor 20, 30 Jahren mit einem riesengroßen Loch vor Ihren Augen stand. Und dieses Spiel der Zeit oder der Zeiten macht das Leben in Sarajevo für mich ein wenig schwer. Während der Belagerung wusste Karahasan, dass die serbischen Milizen irgendwann die National- und Universitätsbibliothek von Sarajevo zerstören würden. Denn ihr Ziel war es, symbolische Orte, Orte der Erinnerung, auszulöschen. Aber als in der Nacht vom 25. auf den 26. August 1992 die Belagerer die Bibliothek tatsächlich beschossen und mehr als 2 Millionen Bücher und Dokumente in Flammen aufgingen, wurde er vom Schmerz überwältigt. Das geht einfach nicht, sich auf Schmerz vorzubereiten. Es geht nicht. In der Nationalbibliothek hatte Karahasan als junger Mann Omar Khayyam entdeckt, den persischen Dichter und Naturwissenschaftler, der im 11. und 12. Jahrhundert lebte. Karahassans Opus Magnum, Der Trost des Nachthimmels, ist nicht nur eine Hommage an Khayyam und an Bücher und Erinnerung als Zufluchtsorte, sondern auch eine Warnung vor religiösem Fundamentalismus. Vor allem aber ist es Karahassans Versuch, die verbrannte, von ihm so geliebte Bibliothek wieder aus den Ruinen auferstehen zu lassen. Während der Belagerung Sarajevos hat der bosnische Autor nicht nur am Tagebuch der Übersiedlung gearbeitet, sondern auch am Buch der Gärten. Darin zeigt Karahasan auf erhellende Weise Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Islam und Christentum auf, ausgehend vom betörenden Ort Garten. Ohne Bewusstsein, dass es auch anderes gibt. Und es gibt immer auch anderes. Werden wir irgendwie sehr arm, wenn ich über Gärten in meinem belagerten Sarajevo nachdenke und schreibe? Übersiedle ich vorübergehend, rette mich vorübergehend aus der belagerten Stadt. Karahasan interessiert der Garten nicht nur deshalb, weil sowohl der Islam als auch das Christentum das Paradies mit ihm assoziiert. Der Schriftsteller begreift den Garten auch als Metapher für die Kultur überhaupt, als einen Ort, der Unterschiede und Ähnlichkeiten vereint. Im Stadtpark von Sarajevo etwa, diesem öffentlichen Garten mit einem leicht zugänglichen unteren und einem verwilderten oberen Teil, glaubt er, die inspirierende Begegnung von islamischer und christlicher Kultur zu erkennen, also das, was diese Stadt so sehr geprägt hat. Karahasan stellt in seinem essayistischen Buch Der Gärten originelle Fragen. Wieso ist die Wüste im Christentum ein Ort der Wunder, aber nicht im Islam? Und sind die Gärten Schatten, die der Paradiesgarten auf die Erde wirft? Der Autor versetzt seine Leser in Staunen, wenn er auf Umwegen selbst in der Ruine den Reichtum eines Gartens ausmacht. Die Fähigkeit einer Ruine, uns das Vergangene vor Augen zu führen, hat mich während des Krieges vor völliger Verzweiflung bewahrt. Sarajevo verwandelte sich zwar in eine Ruinenlandschaft, aber diese Landschaft ermöglichte es, ähnlich wie ein altertümlicher Garten, die Formen des Lebens, das sich an diesem Ort abgespielt hatte, zu überblicken und zu begreifen. Solange Menschen in einer Ruine leben oder sich von ihr angezogen fühlen, solange eine Ruine von den Menschen aufgesucht und gedeutet wird, funktioniert sie als Abbild des Lebens, als Speicher der Erinnerung. Im Herbst 1992, ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, verspürte Cevat Karahassan zum ersten Mal den dringlichen Wunsch, die belagerte Stadt Sarajevo zu verlassen. Karahassan war nämlich als einziger Professor an der Akademie für Bühnenkünste in Sarajevo geblieben. Er unterrichtete aber nur theoretische Fächer wie Theatergeschichte, konnte den neuen Schauspielstudenten, die sich dem Krieg zum Trotz immatrikulieren wollten, also kein komplettes Studium bieten. Und es gab noch einen zweiten Grund für den Wunsch Karahassans, aus Sarajevo wegzugehen. Alles, was ich über Krieg, der in Bosnien tobte, wissen konnte, war auf Sarajevo reduziert. Alle Opfer des Krieges waren meine bekannten Nachbarn. Alle Täter waren diejenigen, die auf uns geschossen haben. Die Welt war extrem einfach und extrem klar. Wir und sie. Wir, Licht, das Gute, das Schöne, das Wahre. Sie, Dunkelheit, das Verlogene, das Böse. Und ich weiß, dass die Welt nicht so einfach sein kann. Ich hatte buchstäblich Anfälle der Angst vor dieser dualistischen Vereinfachung. Ich bin vom Wunsch besessen, ethisch zu denken, nicht ideologisch. Ich weiß sehr wohl, wie sehr ich von meinem Gegenüber abhängig bin. Und das ethische Denken in Umständen, die in Sarajevo herrschten, war kaum möglich. Es war kaum möglich, den Menschen als meinen Bruder, Mensch, zu akzeptieren, der auf die Kinder schießt. Das geht einfach nicht. Ende Februar 1993 nahm Cevat Karahassan eine Einladung zum Literaturfestival im österreichischen Rauris an. Es wurde für ihn ein Platz in einem UNO-Flugzeug reserviert, das ihn aus Sarajevo herausflog. Seine Frau blieb zu Hause. Denn nach 3 Wochen wollte er eigentlich wieder in seine Stadt zurückkehren. Aber er bekam keinen Platz mehr für den Rückflug und wurde ungewollt zum Exilanten. Karahassan blieb zuerst in der Nähe von München, ging dann nach Salzburg, war ein Jahr lang Stipendiat in Berlin, arbeitete an der Uni Göttingen, wurde Stadtschreiber in Graz und lebt seitdem zwischen Graz und Sarajevo. Erst 1996, nach dem Ende des Bosnienkriegs und der Belagerung seiner geliebten Stadt, kehrte er wieder nach Sarajevo zurück. Es war das Jahr, in dem Peter Handke sein Buch »Gerechtigkeit für Serbien« veröffentlichte und dazu ein Interview in der Zeit gab. Karahassan reagierte mit einem Artikel in derselben Wochenzeitung. Überschrift: Bürger Handke, Serbenvolk. Karahassans Vorwurf: Handke habe das Individuum Mensch aus dem Blick verloren. Literatur muss ethisch denken. Ideologisch denken Armeen, Generäle. Aber die einzige Wirklichkeit ist ein einzelner Mensch und sein Schicksal. Und dieser Mensch ist mein Bruder. Handke hat einen extrem oberflächlichen, schlecht geschriebenen Text verfasst, indem es nur Völker gibt. Er reist quasi durch Serbien und schildert kein menschliches Antlitz. Er hört keine Menschen zu. Er vertraut keiner UNO Kommission. Die endgültige Wahrheit über Ereignisse in Bosnien wird Peter Handke offenbart durch Bäume, Flüsse im benachbarten Land Serbien. Diese Pose geht mir ehrlich gesagt ein wenig auf die Nerven. Selbst das Massaker von Srebrenica, bei dem 8000 vorwiegend muslimische Bosnier ermordet wurden, von UN-Gerichten als Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft, hat Handke mehrfach relativiert. Wer derart ideologisch schreibe, sagt Karahassan, verabschiede sich von der Literatur überhaupt. Den einzelnen Menschen zugunsten der Masse aufgeben. Dieses Phänomen hat es auch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gegeben, erzählt Karahassan, der auch Autor von Theaterstücken ist und eine Zeit lang als Dramaturg gearbeitet hat. Nach dem Theater der 20er, das auf die Masse Mensch setzte, seien in der Sowjetunion der Stalinismus, in Italien der Faschismus und in Deutschland der Nationalsozialismus entstanden. Cevat Karahassan sieht da einen klaren Zusammenhang. Auf der Mur fährt ein Boot. Ein Mann gibt mit einer Trommel den Ruderern den Takt vor. Als das Boot auf unserer Höhe ist, stellt der Taktgeber das Trommeln ein, als wollte er unser Interview nicht stören. Habe ich nicht gesagt, dass die Straßen sehr nett sind? Cevat Karahassan hat festgestellt, dass im Westen das Unwissen über den Islam groß ist. Er sitzt am liebsten auf dem Fußboden. Westliche Besucher fragen ihn, ob das so im Islam üblich sei. Nein, antwortet er genervt. Auch Muslime dürfen auf dem Sofa sitzen. Schlimmer aber ist, wenn er mitbekommt, wie Menschen den Islam mit Islamismus gleichsetzen. Es ist erniedrigend, schmerzlich. Aber wenn ich ansehe, wie es die armen Raucher haben, fühle ich mich geradezu privilegiert. Denn ehrlich gesagt, wir leben in einer schlimmen Epoche, in der Ängste absichtlich und sehr gescheit produziert werden. In einer Epoche, in der immer wieder Minderheiten gefunden werden, die braven, gehorsamen Bürger vorgeworfen werden, um an ihnen ohne Angst, ohne schlechtes Gewissen seine Vorurteile, Verachtung und anderes ausleben zu können. Wenn wir Raucher erledigt haben, sind, glauben Sie mir, die Dicken auf der Reihe, danach Rothaarigen. So sind wir Menschen nun mal. Wo Angst herrsche, sei keine funktionierende Demokratie mehr möglich. Heutzutage werde sehr viel über Demokratie geredet. Stattdessen sollte man sie lieber aktiv praktizieren, sonst sterbe sie. Aber dafür müsse man sich von der Angst freimachen, die von Politikern verbreitet werde. Seit 20 Jahren gewinnen Idioten die Wahlen, weil sie noch mehr Sicherheit versprechen. Aber ich bitte Sie, ist Sicherheit im Leben überhaupt möglich? Das Leben ist Risiko an sich. Vielleicht lehrt Sohn Ihres Nachbarn Autofahren, um Sie morgen zu überfahren. Vielleicht züchtet Ihre Nachbarin Blumen in Töpfen, damit ein Topf auf ihren Kopf fallen kann. Das Leben ist eine einzige Unsicherheit. Also was für eine Sicherheit verspricht ein ernstzunehmender Politiker seinen Wählern? Wir verlassen den Augartenpark und gehen zur Wohnung des Autors. Bitte sehr, treten Sie rein. Der Autor führt mich in ein spartanisch eingerichtetes Zimmer. Wir setzen uns auf den Teppichboden. Cevat Karahassan sitzt in einer Ecke des Zimmers, seiner Lieblingsecke, wie er erklärt. In dieser Ecke auf dem Fußboden mache ich alles, was ich sonst mache. Also ich lese, esse, nachdenke, mache Notizen. Nur das Schreiben und das Geschriebene abtippen tue ich am Tisch. Auf dem Tisch liegt ein liniertes Heft. Im Raum zwischen den Linien hat Karahassan in winziger Schrift gleich zwei Schriftzeilen untergebracht. Wenn ich wirklich konzentriert bin, schreibe ich drei Buchstabenzeilen in eine Zeile eines linierten Heftes. Jetzt kann ich leider nur zwei Buchstabenzeilen in eine Zeile eines linierten Heftes schreiben, weil es mir gesundheitlich nicht gut geht. Das heißt, frage ich nach, man kann an der Schrift eines Menschen ablesen, wie es ihm geht? Oh ja, denn Handschrift ist ein extrem wichtiger Teil unseres Wesens. Im 19. Jahrhundert hat man immer noch verstanden, dass Handschrift so absolut individuell ist wie Fingerabdruck oder Stimme. Und heute dient unsere Hand nur einem Zweck, eine Tastatur zu bedienen. Schrecklich. Das ist viel zu wenig. Körper denkt und erkennt. Stellen Sie sich vor, mit einem Menschen zu tanzen, der nur mit dem Kopf denkt, nicht mit den Beinen, mit dem Körper. Das wäre eine Katastrophe. Der Körper ist Karahassan zufolge Erkenntniswerkzeug und Speicher. In Karahassans Roman »Der nächtliche Rat« versteht ein Mann, dass nicht er, sondern sein Körper sich an Sonnenstrahlen erinnert. Alles, was er, Karahassan, erlebt habe, auch während der Belagerung Sarajevos, habe sich in seinen Körper eingeschrieben. Abgesehen von seinem besten Freund, dem Franziskaner und Theologieprofessor, sind nahezu alle Freunde Karahassans aus Sarajevo im Krieg gestorben. Wenn ich in meiner Stadt Sarajevo unter Freunden sein will, muss ich zum Friedhof gehen. Zwangsläufig stellt sich da die Theodizee-Frage. Die Frage danach, warum, wenn es einen allmächtigen und gütigen Gott gibt, er all die gewaltsamen Tode, all das Leid nicht verhindert hat. Hat er, Cevat Karahassan, der gläubige Muslim, im Krieg nicht an der Existenz Gottes gezweifelt? Auf jeden Fall unzählige Fragen. Lieber Gott, warum hast du das zugelassen? Was machst du denn? Hilf uns, dich zu verstehen. Zweifeln weiß ich nicht, denn Gott ist für mich Logos von Heraklit. Gott ist Ordnung der Welt, die Ansammlung von Naturgesetzen. Gott ist allgegenwärtiger Geist. Insofern wäre es für mich sehr schwierig, an die Existenz Gottes zu zweifeln. Wenn Cevat Karahassan eines aus dem Krieg gelernt hat, dann das. Kriege wie Krisen überhaupt verstärken die Charaktereigenschaften. Die Menschen, die eher dazu neigen, sozusagen gut zu sein, solidarisch zu sein, wurden extrem nett, extrem solidarisch. Und Leute, die eher dazu neigten, egoistisch zu sein, wurden extreme Egoisten. Pessimisten wurden während der Belagerung zu emotionalen Vampiren. Ein jeder versuchte, sie auf der Straße zu überfallen und ihnen zu erklären, dass es mit uns zum Teufel geht. Sie hören ihm zu, eine halbe Stunde, eine Stunde, dann geht er weg, ein wenig erleichtert. Denn er hat ein Teilchen seiner Bitterkeit auf sie, sozusagen, aufgeladen. Und sie bleiben mit ihrer Bitterkeit und seiner zurück. Im Krieg und in der heutigen Zeit, glaubt Karahassan, droht der Mensch, eindimensional zu werden. Die Kunst könne allerdings ein Gegengewicht dazu sein. Begeistert beobachtete Kara Hassan, wie in den ersten Jahren nach der Belagerung Sarajevos die Bewohner der Stadt auf Inszenierungen der Theaterstücke Georg Büchners reagierten. Viele hätten sich etwa in Wojciech wiedererkannt, in dem Mann, der von seinem egoistischen Umfeld zerrieben wird. Gute Literatur sei die einzige wirkliche Schule des Lebens, ist sich Kara Hassan sicher. Familie, Eltern, Nachbarn, Lehrer, Mitmenschen, alle belehren uns, wie man Karriere machen kann. Wollen aus uns Ingenieure, Ärzte, Bankdirektoren, was auch immer machen. Nur die Literatur lehrt uns heute noch, wie extrem Emotionen wichtig sind. Nur die Literatur lehrt uns noch, dass weder Gefühle noch irgendetwas im chemisch reinen Zustand zu finden ist. Glück ist immer mit etwas Angst vermischt. Freude ist immer mit etwas Melancholie vermischt. Cevat Kara Hassan ist Melancholiker. Eine gewisse Distanz zum Dasein charakterisiert einen Melancholiker. Und diese Distanz hatte ich schon immer gehabt. Ich beobachte das Leben, reflektiere es, schildere es viel lieber, als unmittelbar daran teilzunehmen. Dabei ist wichtig zu betonen, dass der Melancholiker dieses Typs kein Konservativer im üblichen Sinne dieses Wortes ist. Ein Konservativer freut sich nämlich über jede Veränderung, die er verhindert hat, und genießt alles, was er bewahrt hat. Während sich der Melancholiker nicht freut. Ihm ist die Vergangenheit zwar näher und wirklicher als die Gegenwart, aber auch zu ihr hat er keine unmittelbare Beziehung, sodass er sich auch nicht über sie freuen kann. Kurzum, der Melancholiker lebt nicht. Das Wissen hat ihm das Leben genommen. Kara Hassan wirkt, etwa wenn er über Literatur redet oder kulturkritisch wird, sich seiner Sache sehr sicher. Dabei hört man von ihm auf Fragen sehr oft auch ein »Ich habe keine Ahnung«. Denn im Grunde ist der bosnische Autor ein Zweifler. So wie auch einige seiner Prosafiguren. In unserer Epoche haben alle Menschen alle Antworten. Erinnern Sie sich überhaupt, wann Sie zum letzten Mal von einem Menschen eine Frage gehört haben? Sie treffen einen Bekannten auf der Straße und er überhäuft Sie gleich mit Antworten auf die Fragen, die keiner gestellt hat. Einige meiner Fragen zu ihm als Person sind dem bosnischen Autor und Goethe-Preisträger unangenehm. Er sei ein extrem zurückhaltender Mensch, der am liebsten hinter seiner Literatur verschwinde und seine Figuren für sich sprechen lasse. Aber er verrät doch, dass er als Migrant in Deutschland und Österreich immer korrekt behandelt wurde. Überhaupt seien die Bosnier in den 90ern in Westeuropa freundlich aufgenommen worden. Im Gegensatz zu den Flüchtlingen heute. 2015 sei das in Deutschland, wenn auch nur kurz, noch ganz anders gewesen. Mein Leben lang habe ich große Probleme damit, ein Mensch zu sein. Ich wäre viel lieber ein Apfelbaum oder Fisch. Als Fisch könnte ich schweigen, so viel ich will. Niemand würde sich wundern. Ein einziges Mal in meinem Leben war ich wirklich froh, ein Mensch zu sein, als ich im Fernsehen sah, wie in München Tausende von Menschen kamen, um für Flüchtlinge Nahrungsmittel, Kleidung und zu bringen. Willkommen. Da war ich froh. Da dachte ich, fühlte ich, es ist doch gut, ein Mensch zu sein. Ich bin ein leidenschaftlicher Fußgänger, wie alle Neurotiker. muss ich ein paar Stunden gehen, um in der Nacht einschlafen zu können. Und beim Gehen denke ich am besten. Sagt Jevad Karahassan am nächsten Tag, als wir uns im Grazer Augartenpark treffen. Also spazieren wir ein wenig den Fluss, die Murr, entlang. Das tut er auch, wenn er beim Schreiben eines Textes nicht weiterkommt. Schon im alten Griechenland, wo Karahassan gerne gelebt hätte, erkannte man den Zusammenhang zwischen Gehen und Denken. Aristoteles etwa dachte und lehrte im Gehen. Insgesamt versteht sich Karahassan allerdings als Schüler Platons. Er ist etwa begeistert davon, wie konsequent dieser Philosoph jede Vereinfachung ablehnte. Und auch von der dramatisierten Gesprächsform, die Platon mit seinen philosophischen Dialogen erfunden hat. Und es würde bis übermorgen dauern, wenn ich alles, was mir Platon bedeutet, was er mir beigebracht hat, aufzählen würde. Ich kann mir mein Leben ohne Platon gar nicht vorstellen. Es klingt ein bisschen so, als wäre Karahassan mehr mit Platon verheiratet als mit seiner Frau. Das wäre aber eine kleine Übertreibung. Aber gut, das gefällt mir. Wir setzen uns ans Ufer der Murr, auf einer der treppenartig angelegten Bänke. Auf die Betonfundamente hat jemand durch Schablonen zahlreiche Graffiti gesprüht. Refugees welcome, steht da unter anderem. Die Blätter einer jungen Ulme bewegen sich leicht im Wind. Seit ich lebe, höre ich immer wieder, so hat der Mensch die Natur besiegt. Um Himmels Willen, ich bin ein Teil der Natur. Der Mensch, seit Barock an, handelt gegen die Welt. Wenn wir bald nicht endlich begreifen, dass die Bäume, Gräser, Fische, Wölfe unsere Schwestern und Brüder sind, dass wir trotz aller Technik weder Wasser noch Luft noch Boden produzieren können, die Elemente der Welt, dann ist wirklich Teufel los. Jevad Karahassan hat dieses Erleben einer ganzheitlichen Welt von Franz von Assisi gelernt. Der bosnische Autor staunt jedes Jahr, dass ein Birnbaum Birnen hervorbringt, wobei jede Frucht einzigartig ist, individuell. Durch den Fokus auf das individuelle Leben will Karahassan, wie er es formuliert, der Diktatur der Technik, er besitzt kein Handy, etwas entgegensetzen. Alle seine Prosafiguren verstehen die moderne Welt nicht mehr ganz. Und so umgibt Karahassan diese Menschen folgerichtig mit Rätseln. Die Häuser haben die Vergangenheit ihrer Bewohner gespeichert. In einer Erzählung aus dem Band »Ein Haus für die Müden« kommen die Briefe, die eine sich nach Liebe sehnende Frau verschickt, auf mysteriöse Weise immer wieder zu ihr zurück. In einer anderen Geschichte treffen Briefe an mehreren Orten in Sarajevo mit jahrelanger Verspätung ein. Das Chaos ist auf einen verliebten Briefträger zurückzuführen, der im Ersten Weltkrieg stirbt. Liebe und Tod sind in diesen Geschichten schicksalhaft miteinander verbunden. Ideen der Romantik als Schutzschild gegen die Macht der Technik. Die Kraft der Sprache als Mittel gegen die Eindimensionalität. Allerdings weiß Karahassan nur zu gut, dass die Sprache auch für ideologische Zwecke missbraucht werden kann. Ohne Sprache wäre jegliche Ideologie kaum möglich. Ein jeder Krieg beginnt erstmal in der Sprache und erst danach im wirklichen Leben. So sprach der Journalist und Literat Vuk Drašković vom Konzentrationslager Jasenovac als von der himmlischen serbischen Hauptstadt. Und buchstäblich alle Politiker, Schriftsteller, Spediteure, Zahnärzte und Historiker sprachen von den Serben als dem himmlischen Volk. Radovan Karadžić behauptete mehrmals, dass in dieser Legislaturperiode auch Gott Serbe ist. Und der Publizist und Humorist Prana Crnčević erklärte, dass die Serben aus Liebe morden. Für mich ist der Tod ein Teil des Lebens. Ich habe keine klare Vorstellung davon, was mit den Toten nach dem Tod ist. Ich habe mich kein einziges Mal gefragt, was ist mit meinem Bruder, der sich Leben nahm, als ich 4,5 Jahre alt war. Das war mein erster Tod. Von der ganzen Familie habe ich ihn am meisten geliebt. Kein einziges Mal habe ich mich gefragt, was ist mit ihm jetzt? Wo ist er? Ob er überhaupt ist? Aber mein Leben lang kommuniziere ich mit ihm. Ich fühle irgendwie seine Nähe. Denn unsere Wissenschaft behauptet, Materie sei beständig. Materie kann man nicht vernichten. Warum sollte nicht dasselbe für den Geist gelten? Für mich sind Toten da. Dieses Erlebnis der Toten hat sich sehr stark auch in meine Literatur eingebaut. In Kara Hassans Roman »Der nächtliche Rat« sind die Toten nicht nur sehr präsent, sie bestimmen sogar das Schicksal der Lebenden. Simon, die Hauptfigur, steigt hinab in den Keller seines Elternhauses und stößt dort auf eine Zwischenwelt und auf diverse Tote, auch auf seinen muslimischen Freund Enver. Simon wird klar, dass er nicht mit Enver kommuniziert hat, sondern mit dessen Seele, außerdem, dass Enver ermordet wurde. Enver erklärte, dass die Menschen, das heißt ihre Seelen, nach dem körperlichen Tod im Barsach zur Ruhe kommen, in einem Zwischenraum, um auf das jüngste Gericht und das Eingehen in die Welt ohne Formen, in die Ewigkeit oder zumindest in die Welt jenseits der irdischen Zeit zu warten. Dort ruht man sich aus, dort wartet man. Das ist eine Haltestelle, so etwas wie ein Vorzimmer oder ein Wartesaal. Das ist gut für die müden Seelen. Viel Ruhe. Nur vor großen Katastrophen und Massakern werden die Seelen von Selbstmördern und denen, deren Blut andere Menschen gekostet haben, unruhig und müssen an den Ort zurückkehren, wo sie gelitten und den Tod gefunden haben. Der nächtliche Rat verdeutlicht, was Kara Hassan unter ethischer Literatur versteht. Simon, ein serbischer Arzt aus Berlin, kehrt zur Identitätssuche in seiner Geburtsstadt Foča zurück, vor dem Beginn des Bosnienkriegs. Foča ist eine reale Stadt, in der Serben Massaker vor allem an muslimischen Bosniaken begingen. Im Roman werden Muslime ermordet. Simon erliegt aber nicht der Versuchung, auch zu töten. Ohne mich, ruft er aus, und entscheidet sich für ein Leben mit den Seelen der Toten. Die Griechen hatten ihre Keres, die Liebe, die zurückkamen aus jener Welt. Ägyptische Kultur weilte stets in der Nachbarschaft mit dem Tod. Sobald eine Kultur den Tod achtet und mit den Toten Kontakt sucht, ist diese Kultur fähig, Kontakt mit den Toten zu haben. Eine Kultur, die jegliche Vorstellung der Transzendenz verloren hat. Eine Kultur, die alle Zeit auf das Jetzt zu reduzieren sucht, kann das selbstverständlich nicht. Und ich fürchte, das ist schon bei uns der Fall. Die Toten in unserer Kultur sind einfach kaputtgemachte Modelle wie Autos oder Waschmaschinen. Auf seinen eigenen Tod freue er sich regelrecht, erzählt Cevat Kara Hassan. Egal, ob es ein Jenseits gäbe oder nicht. Hauptsache, was einmal war, es ist, wo auch immer und wie auch immer. Ich mag mich nicht, aber ich komme mit mir irgendwie zurecht. Und ich glaube, so wird es auch anderswo sein, in einer neuen Form. Wird er dann an jenem anderen Ort auch ein Melancholiker sein? Aber immer. Stellen Sie sich mich vor ohne Melancholie. Mit der Melancholie ist es wie mit dem Wein, behauptet Theophrast, Pseudo-Aristoteles. Du willst ihm nicht entsagen, wie gut du auch weißt, dass er dir schadet. Ich meine, Victor Hugo hat geschrieben, dass Melancholie der Genuss des Traurigseins ist. Ich fürchte, er hatte recht. Sarajevo ist zu uns übersiedelt. Zu uns nach Graz. Weil wir hier 2 Tage lang über Sarajevo gesprochen haben, über Karahassans Schicksalsort. Der Krieg hat das großartige Ganze Sarajevos beschädigt, sagt Karahassan am Ufer der Mur. Die fruchtbare Verbindung von Orient und Okzident, das friedliche Miteinander von Christen, Muslimen, Juden und Nichtgläubigen. Beschädigt, aber nicht zerstört. Und selbst aus der zerstörten National- und Universitätsbibliothek Sarajevos, selbst aus dieser Ruine vermag Cevat Karahassan Hoffnung zu schöpfen, indem er schreibend Lust auf eine neue, alte Welt macht. Kommt, meine Lieben, kommt alle ihr Schwachsichtigen und Schüchternen, Streber und Bücherwürmer, Büffler und Brillenträger, Wortverschlinger und Papierfresser, kommt, ihr Unangepassten und Zurückgezogenen, Stillen und Unsicheren, ihr, die ihr die Welt zu sehr liebt, um sie zu erobern und zu beherrschen, kommt zu mir, damit wir alles, was wir gehabt haben, wiederherstellen. Kommt hierher. Anatomie der Melancholie. Der bosnische Autor Cevat Karahassan. Ein Feature von Tobias Wenzel. Es sprachen Robert Dölle und Steffen Räuber. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Tim Müller. Regie Jörg Schlüter. Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.